Das neue Content-Folgen, Moment mal, ja, wo sind die? Ja, ja, hat er nicht. Genau, ja, ja. Schönen guten Tag und herzlich willkommen beim 94. Conncast. Heute wieder ein Themenpodcast. Wir besprechen dieses Mal unsere Exklusivmeldung rund um RTL 2 bzw. RTL 2U und Detektiv Conan. Mit dabei habe ich unter anderem jemanden, den ihr schon lange kennt. Philipp, hallo. Ja, hallo miteinander. Ich bin heute nicht der Stargast, aber natürlich auch wieder mit dabei. Herzlich willkommen im neuen Conncast. Vielen Dank, vielen Dank. Neu, aber auch alt zugleich, mit den alten Leuten wie zum Beispiel Lasse. Schönen guten Tag. Hallo alle miteinander. Hi. Und auch darf nicht fehlen, Olli. Hi, Olli. Hallo, freut mich hier zu sein. Endlich mal wieder ein Themenpodcast. Ist ja lange her, nicht wahr? Ja, wie lange genau, weißt du das? Okay, machen wir weiter. Der letzte war zu Band 87, soweit ich mich erinnern kann. Das wird wohl stimmen, ja. Ja, sag gerne mal rein in den 93. Cast dann logischerweise. Ja, ansonsten starten wir jetzt voll durch mit RTL 2, RTL 2U. Warum haben wir uns heute hier versammelt, Kevin? Nun, das liegt daran, dass wir eine Exklusivmeldung hatten. In dieser wurde nämlich bekannt, dass Conan offenbar bald wieder bei RTL 2 gezeigt werden könnte. Wie kommen wir darauf? Nun, wir haben eine Kontaktperson, die wir leider nicht weiter benennen dürfen, die erfahren hat oder mit involviert ist darin, dass RTL 2 offenbar eine neue Lizenzierung plant und alles wohl nochmal ausgestrahlt werden soll. Allerdings nur übers Internet. Jetzt, die Meldung habt ihr wahrscheinlich alle gelesen. Falls nicht, machen wir gleich nochmal eine Pause, damit ihr sie lesen könnt. Lasse, sag du mal zuerst ganz kurz, wie war deine erste Reaktion, als du das gelesen hast? Also meine erste Reaktion war so ein kleines bisschen gemischt. Einerseits reden wir ja schon lange darüber, wie die Rechte jetzt neu vergeben werden. Andererseits nur übers Internet. Ist natürlich die Frage, wie soll das aussehen? Ja, meine Meinung war auch gespalten, muss ich sagen. Weil zum einen hat man mit RTL 2 in der Vergangenheit, was neue Conan-Folgen betrifft, relativ eine Enttäuschung erlebt. Andererseits haben wir auch RTL 2 viel zu verdanken, auch im Bereich Conan. Philipp, deine Meinung? Ja, ich denke, dass RTL 2 da großenteils nur wieder mitmischen will, weil sie auf irgendwelche Quoten, Einschaltquoten aus sind und nicht wirklich an Detektiv Conan interessiert sind, so wie es beispielsweise Viva war oder ProSiebenMax ist. Und deswegen bin ich da eher sehr, sehr reserviert, was das Thema angeht. Ja, okay, alles klar. Kommen wir nochmal zu RTL 2 im Allgemeinen. Der Sender, der den Anime-Boom in Deutschland, ja, muss man sagen, gestartet hat. Unter anderem ja auch mit Conan. Da lief die erste Staffel ab April 2002. Ein Jahr später, ab Februar 2003, kam schon die zweite Staffel. Danach gab es eine kurze Wiederholung. Schon im September 2004 die dritte Staffel. Kurze Wiederholung. Und Staffel 4 folgte dann im März 2006, etwas später, nach einigen Wiederholungen. Man muss sagen, also man muss ehrlich sagen, diese ersten 333 Folgen, vor allem die ersten 215 Folgen, die kamen ja Schlag auf Schlag bei RTL 2. Also da war wirklich, und ich muss sagen, 215 Folgen, das ist kein Zuckerschlecken, ja. Und 333 Folgen schon gar nicht. Also innerhalb kurzer Zeit, wirklich sehr kurzer Zeit, hat man uns ständig, Achtung, das gegeben, was wir immer wollten, neue Folgen. 4 Staffeln lang in 333 Folgen verpackt. Da kann man, also damals waren ja neue Folgen, wow, wir haben gerufen, neue Folgen. Wir hatten noch nicht mal Zeit, neue Folgen zu rufen. Die waren schon da, toll. Ja, man muss sich das mal vorstellen, also 333 Folgen innerhalb von 4 Jahren oder auch innerhalb von 2 Jahren halt 215 Folgen, ja. Das ist schon ein ganzer Batzen. Wenn man jetzt sagen würde, bis 2020 bekommen wir weitere 333 Folgen, hätten wir 666 und dann wären wir, wenn man mal die Specials wegrechnet, also ungefähr bei 600 japanischen Episoden, dann wären wir, wo auch immer, dann hätten wir schon, Akai wäre schon tot, alles Mögliche. Also da sind wir in Deutschland momentan ja meilenweit von entfernt. Und wenn das so weitergehen würde, mal angenommen, wäre das schon beachtlich. Und damals, also krass, 333 Folgen, schon beachtlich. In der wirklich kurzen Zeit, ja. Danach gab es Wiederholungen und Wiederholungen und Wiederholungen, bis 2011 mal die Kinofilme gezeigt wurden, damals 1 bis 13. Zu der Zeit war, meine ich, der 14. gerade so kurz vor der Ankündigung. Deshalb wurden die ersten 13 gezeigt. Dann nochmal die Filme auch wiederholt. Später auch ein paar Folgen wiederholt. Ja, die letzten Wiederholungen waren ja mehr oder weniger nach den Kinofilmen, genau. als Lückenfüller oder was. Nach den vielen Wiederholungen, wie gesagt, ja dann auch die Kinofilme bei RTL 2 zu sehen waren. Da war ja dann auch mal irgendwie angedacht, dass man nach den Filmen gerne mal neue Folgen zeigen würde. Letzten Endes hat man uns dann aber die Kinofilme als neue Folgen verkauft. Die Fans unter uns wissen natürlich, die Filme sind keine Folgen an sich, sondern zählen als, nun ja, Filme. Ja, alle anderen waren natürlich froh. Hey, was ist das denn? Das kenne ich nicht. Die wurden ja immer in Doppelfolgen, also die Kinofilme wurden ja immer reingeschnitten. In zwei Teile, einen für heute, einen für morgen. Das heißt, wenn am Freitag Teil 1 lief, war erst am Montag Teil 2 zu sehen. Das war sogar mal so. Das war, ja, das war völlig grauenvoll. Und die wurden auch heftig zensiert, wenn man da auf Schnittberichte geht. Da ist einiges rausgeschnitten. Ja, außer Film 2. Der war nämlich am 6. freigegeben. Der war also völlig unzensiert. Wow. Dazwischen hatten wir ja auch noch oftmals Meldungen von wegen hier wieder ein Gerücht, da wieder ein Gerücht. Dann kam auch noch Viva mit hinein. Strahlte die Folgen ja ebenfalls aus, alle 333, teilweise auch ungeschnitten. Das war tatsächlich eine Deutschland-Premiere, vielen Dank. Wenn ich nochmal kurz auf das RTL2-Thema zurückspringen darf, zu den Kinofilmen gab es noch die ganz eigene Geschichte mit der Facebook-Seite von, ich glaube, My Pokito war das damals. Und den 5555 Daumen, die sie erreichen das wollten. Aber machen wir es jetzt, ja. Ich meine, im September oder Oktober 2010 müsste das gewesen sein. Da hatte RTL 2 bzw. MyPokito eine Aktion gestartet auf Facebook. Wollten halt 5555 Likes, also Gefällt mir-Angaben haben, bis zum Jahresende. Und wenn das erreicht wurde, haben sie gesagt, ja, dann gibt es neue Folgen. Oder, ja, haben sie neue Folgen gesagt? Ich meine, irgendwas in diese Richtung. Ja, ja, sie sagten neue Folgen. Mal, ihr seid die Größten. Über 5555 Fans haben es bewiesen. Detektiv Conan muss zurück auf den TV-Bildschirm. Ihr könnt euch ab Januar auf neue Abenteuer von Detektiv Conan freuen. Ah ja, okay. Ja, die Marke von 5555 Daumen wurde natürlich auch schon recht schnell geknackt. Also ich meine, wir haben da alle Hebel in Bewegung gesetzt aus unserer Community und auch viele andere also Seiten. Also offenbar einen Tag später schon. Ja, ja, also es ging rasant und die hatten dann auch bis zum Jahresende zig Daumen über den 5555. Also ich glaube, wir waren sogar fünfstellig, um bei der 5 zu bleiben. Das war grandios und was da abging. Alle wollten neue Folgen und am Ende gab es dann doch nur die Kinofilme 1 bis 12, die halt am Jahresanfang 2011 ausgestrahlt wurden. Immer wie zerstückelt, wie gesagt, und nicht nur halbiert, sondern wirklich zerstückelt bis sonst wohin, außer Film 2. Aber, naja, neue Folgen haben wir seitdem nie gesehen. Es gab großen Diskussionsstoff. Ja, Viva hat sich eingeschaltet, hat die Folgen dann wiederholt. Ich meine, 2012 Ende. Bis, 5. Dezember 12 oder was? Und ja. Dann durch. Und dann bis 2014 oder genau. So. Dreimal, glaube ich, die 333 Folgen wiederholt. So teilweise unzensiert, also komplett uncut. Und teilweise auch ohne Opening und Ending. Ah ja, stimmt. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Auch hier, Negatives muss auch gesagt werden. Das muss man ja RTL 2 zugute halten. Also die Endings und Openings waren ja astrein produziert. Auch wenn es bei der Synchronarbeiten immer einige Unstimmigkeiten gab. Mit Teil 1, Teil 2 Bindestrich in Klammern und sonst was alles. Aber das ist ja Meckern auf hohem Niveau. Ja, okay. Denn Conan ist ja, das weiß auch jeder, mit einer der hochwertigsten Anime-Produktionen im deutschsprachigen Raum überhaupt. Denn am Anfang, wir waren ja auch in Berlin, Karen Lehmann war ja am Anfang verantwortlich für Conan. Sie ist die Synchronregisseurin und Dialogbuchautorin bei den Filmen. Und sie leistet eine grandiose Arbeit und nimmt Conan und nahm auch Conan immer sehr ernst. Hat Conan sogar mal mit Star Wars verglichen, was ich sehr ihr hoch angerechnet habe. Also sie ist da wirklich eifrig dabei gewesen, dass auch immer die Stimmen passten, dass immer hier alles gepasst hat und nicht irgendwie was durcheinander kam. Zwischendrin gab es auch ein paar Wechsel. Also nicht nur stimmlicherseits. Ja. Aber an und für sich war Conan bei RTL 2 natürlich erstens der Anfang, der Beginn einer grandiosen Zeit, ohne der wir uns alle gar nicht kennen würden. Behaupte ich mal. Und ohne die jetzt ihr ja nicht den Conan-Cast hören würdet. Auch das behaupte ich einfach mal. Also egal wie mies heute RTL 2 gesehen wird, wir haben dem Sender viel zu verdanken. Hochwertige Conan-Folgen mit toller Musik in Auftrag gegeben bei Teufel. Also Ast rein. Ja, ein Opening steht ja sogar noch aus, das ab 334 gezeigt werden sollte. Hier, und der Wind singt la la la. Ja, der Wind singt la la la, genau. Das war das Opening, das mir auf der Zunge lag. Schritt für Schritt habe ich mich daran erinnert. Ja. Ja, wir haben ja sogar einen eigenen Soundtrack zu den Openings und Endings bekommen. Ja, auch der von RTL 2 und ich meine BMG. Ja, oder so. Mit einem versteckten Track irgendwo ganz versteckt. Ja, die Liebe kann nicht warten, genau. Wenn man in der Minusspur irgendwie. Ja, oh Gottchen, ey. Das waren Zeiten, als es sowas noch gab. Das waren diese Tiefarbeiten, ne? Okay, wir haben jetzt so ein bisschen die Vergangenheit aufgearbeitet, sag ich mal. Jetzt ist die Frage, Conan könnte laufen, falls überhaupt, online, dann bei tvnow.de. Das ist quasi die Online-Mediathek der RTL-Group oder Gruppe, wenn man sagen möchte. Es ist aber auch möglich, denn Ende Mai startet ein neuer Sender. Sender habe ich in Anführungszeichen, nur seht ihr das nicht, weil ihr mich nicht sehen könnt. RTL 2U. Dieser startet, wie gesagt, Ende Mai. Was ist RTL 2U? Nun, das soll ein Online-Sender werden. Das heißt, man kann diesen nur über Livestream empfangen, am Laptop, am Social TV, also wenn man so einen supermodernen Fernseher hat. Ist das ein Livestream oder ist das Stream, wo man... Komplett. Okay. Außerdem auch am Smartphone, Tablet, wo auch immer. Und jetzt kommt nämlich das Gute oder das Spannende eigentlich daran. RTL 2U läuft erstens als Livestream. Ihr könnt also jederzeit einschalten, wie bei einem normalen Fernseher. Aber angenommen, Conan Folge 1 lief gerade eben und ihr schaltet jetzt ein, habt also die Folge verpasst. Ab dem Moment ist diese auch quasi in der RTL 2U Mediathek verfügbar. Also was gelaufen ist, kann man dann on demand abrufen. Was noch nicht gelaufen ist, läuft dann, wenn es läuft, im Livestream. Ich mach mal ein Beispiel. Ich glaube, Philipp Rund wird noch gestört. Das ist ja ein ganz neuartiges Konzept. Davon habe ich ja noch nie gehört. Also es ist ja kurios. Wie beim Radio quasi. Anders. Angenommen, heute Abend um 18.30 Uhr kommt Conan bei RTL 2U. Wir warten und warten und warten. Die Ausstrahlung beginnt. Wir schauen es dort an. Natürlich. Dann ist fertig. So, andere Menschen haben es verpasst. Und ab 18.45 Uhr, wenn die ersten, oder sagen wir, ab 19 Uhr, die erste Folge wurde gezeigt. Ab dieser Zeit kann man dann die Folge on demand anschauen. Das heißt, ab 19 Uhr ist diese dann, ich könnte mir vorstellen, wie bei ProSiebenMax, für 7 Tage verfügbar oder so ähnlich. Also ich erkläre es nur schematisch jetzt, ne? Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Das neue Content-Folgen, Moment mal, ja, wo sind die? Ja, her damit! Genau, ja. Warum weiß ich davon noch nichts? Keine News gelesen auf contentnews.org. Also ich finde das Konzept äußerst spannend. Das heißt, man kann den Sendung gar nicht verpassen. Wie schon bei ProSiebenMax. Man schaut entweder die Folge im Fernseher oder nicht. Dann eben bei ProSiebenMax. Im Fernseher, ne? Ja, also wenn es dann nur über die Seite geht, dann kann man es ja nicht wirklich auf dem Fernseher schauen, aber... Das naja, okay. Konzept ist ja eigentlich identisch. Entweder man schaut es live, Fernseher oder Stream, live. Ach, es gibt wirklich noch einen Fernsehsender dazu? Ich dachte, das wäre nur jetzt im Internet. Live? Ja. Oder danach, wie bei ProSiebenMax. Nur, dass es dort noch einen Fernsehsender gibt. Du die ganze Zeit vom... Ach, es gibt jetzt wirklich noch einen Fernsehsender, so wie ProSiebenMax. Nein. Im Internet, dann ist ja kein Fernsehsender. Aber auch live. Ja, okay. Du kannst ja One Piece live gucken im Fernsehen oder danach bei ProSiebenMax.de. Ja, genau. Hier ist es ja dann genauso. Du schaust ihn live, eben am Smartphone oder wo auch immer. Ja, okay, aber nicht auf dem Fernseher. Nee. Ja, okay, dann haben wir... Außer dort so Social klar. TV. Ja, das sollte man natürlich nicht aktivieren, wenn man es hat. Da raten der Datenschützer von ab. Ja, alles klar. Was haltet ihr von dem Konzept? Olli? Ja, also ich finde das Konzept so gesehen, finde ich, ist eigentlich super, muss ich sagen, weil mittlerweile ist die Zeit auch vorangeschritten und ich bin nicht mehr so wie früher nachmittags um 14 Uhr zu Hause, um Conan zu gucken. Oh. Ich leide auch nicht, Olli. Ich leide da etwas drunter. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich die Möglichkeit habe, dann abends online bei den Online-Angeboten mir halt die Sendungen alle nochmal angucken zu können und bin da eigentlich mittlerweile quasi darauf angewiesen, dass es online läuft, weil ich halt tagsüber leider keine Zeit habe, pünktlich vor dem Fernseher zu sitzen. Von daher würde ich dieses Konzept sehr unterstützen. Also Con on Demand wäre was für dich? Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Lasse, deine Meinung? Das Konzept an sich finde ich auch gut. Es ist meiner Meinung nach endlich mal die nötige Brücke, die die alten, ich sag mal alten Medien wie die Fernsehsender schlagen müssen zu moderneren Diensten wie Netflix und Amazon Prime, wo das eben alles Streaming on Demand ist. Und dass man sich in diese Richtung bewegt, ist natürlich erstmal positiv. Mhm, genau. Philipp? Ja, ich weiß nicht so recht. Also Streaming ist ja eine ganz neue Größe seit einigen Jahren. Aber ob man damit wirklich eine große Gruppe, Zielgruppe erreicht, das ist dann die andere Sache. Ich meine, viele, viele Menschen schauen immer noch linear Fernsehen und wollen halt feste Sendezeiten haben, womit man dann mit dem Konzept auch anknüpfen will, mit dem Livestream sozusagen. Aber ob ich mich jetzt um 18.30 Uhr, um mal beim Beispiel zu bleiben, vor den Computer setzen würde und Detective Conan schauen würde, ich denke, und dazu dann vielleicht auch twittern würde oder sonst was, ich denke mal eher nicht. Ich würde das dann auch nur in der Mediathek schauen. Und ja, ich bin gespannt, wie RTL 2 damit fahren wird, auch werbungstechnisch. Die müssen sich da auch irgendwas überlegt haben, wie sie Werbung schalten und sonst was. Also, ich bin da sehr gespannt, wie das laufen wird. Und Detective Conan, wenn es läuft, ne, schalte ich ein. Wenn nicht, gucke ich mal, was anderes läuft. Naja, ne, also. Okay, ich möchte gleich nochmal auf diesen Online-Aspekt. Was sagst du denn dazu? Also auch ich bin vom Konzept, ich frage mich gar nicht, ja. Ich bin vom Konzept sehr angetan, weil das wirklich was komplett Neues ist. Ich bin aber der Meinung, ein eigentlicher TV-Sender, sei es als Sparten-TV nur bei weiß der Kuckuck, nur bei ich wollte Premiere sagen, Sky, sei es nur bei Sky oder wo auch immer, hätte dem Konzept besser getan. Wenn man weiß, aha, ich darf auch noch den Fernsehknopf bedienen. Ja, denn das gleiche Prinzip ist ja praktisch auch ProSiebenMax, nur dass es halt kein Livestream im Internet gibt, sondern halt am Fernseher. Ja. Das ist ja genau das gleiche, nur dass man halt auch den Fernseher einschalten kann. Mhm. Und wenn ich die Wahl habe zwischen Livestream einschalten und Fernseher einschalten, dann weiß ich, was schneller geht. Was ich ja erwähnt hatte, dass sie in Richtung Netflix umzugehen, da ist natürlich auf der anderen Seite das Problem, dass Netflix in Deutschland ja erstmal noch nicht so lange läuft und die Sehgewohnheiten im Vergleich zum englischsprachigen Raum ja in Deutschland immer noch ein bisschen anders sind. Zum Beispiel Serien wie Breaking Bad liefen auch, das war eine komplett unterschiedliche Welt wegen den Sehgewohnheiten. Deswegen ist natürlich die Frage, inwiefern kann man das in Deutschland fahren, so allgemein, beim Otto-Normalzuschauer und nicht bei uns super affinen. Tja, ich denke, der Otto-Normalzuschauer, der wird nicht, dann ist es ja auch ein Aufwand, dann die RTL2-Seite zu suchen. Also muss man erstmal RTL2U eingehen, dann muss man gucken, muss man natürlich Internet haben, was ja auch nicht immer ganz einfach ist, und dann hier die Seite da laden und sonst was alles. Also und vielleicht noch einloggen oder sonst was. Also das kann alles kompliziert sein. Allerdings habe ich auch unterwegs nicht immer einen Fernseher dabei. Ja, aber auch nicht unbedingt gutes Internet. Also wenn ich hier zu Hause sitze, dann drücke ich doch lieber auf meine, sag mal, die 1 und dann springt ProSiebenMax an. Also, Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch betrachten, dass RTL 2U ja explizit ein Sender sein soll für eine jüngere Generation. Ja, das stimmt. Die natürlich wesentlich Internet- und Streaming-affiner ist, also die YouTube oder auch Twitter im Gaming-Bereich benutzt. Und so 14- bis 19-Jährige oder in welche Richtung geht das, denke ich mal, ja. Ich meine bis 25, also 14 bis 25. Ja, aber so, ich denke mal hauptsächlich da so die Teenager, sag ich mal. Na, okay. Wie heißt die werberelevante Zielgruppe beim Fernsehen? 14 bis 28? Ist das die? Nee, also offiziell ist immer werberelevant 14 bis 49. Ah ja. Das ist werberelevant und Zielgruppe kann dann sein auch für Rinder. Ja, also schätze ich mal. Aber für alle ab 50, die sind nicht mehr. Für die wird die Werbung nicht gemacht. Also schätze ich mal, wenn die von jüngerer Generation reden, heutzutage hat ja schon jeder 10-Jährige ein Smartphone und so und ist auf YouTube. Also offenbar, mal, so 10 bis 30, schätze ich mal so ungefähr, die Zielgruppe soll. Wenn die sagen, wir wollen eine jüngere Zielgruppe erreichen. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, positiv und negativ an der ganzen Meldung, weil ich dachte, ja, man muss ja auch ein paar Dinge abwägen. Ist es jetzt nur vielleicht blöd, dass RTL 2 da jetzt mitspielen könnte? Ich dachte mal, positiv ist doch im Großen und Ganzen, Colin kehrt zurück, wenn es denn so ist. Ja, also da muss natürlich ein ganz großes Fragezeichen hintersetzen, denke ich mal. Also Conan bei RTL 2 U und dann in diesem komischen Streaming-Portal, das keine Ahnung wie lange hält. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich würde mir eher freuen, wenn zum Beispiel ProSiebenMax, die ja auch schon offen gesagt haben, damals mit Yep, dass sie an Detective Conan interessiert wären, wenn es verfügbar wäre. War es damals ja offenbar noch nicht, dass sie auch Interesse hätten, wenn das im Fernsehen läuft. Ich glaube, mein ProSiebenMax ist ja auch ein gestandener Sender. Der Anime-Blog läuft fantastisch, da kann man ja gar nichts anderes sagen. Wenn das da läuft, wäre das gesichert bei RTL 2 U. Großes Fragezeichen, das Anime-Portal ist damals gefloppt. Aber wenn Conan zurückkehrt, ich würde mich dennoch freuen. Conan ist Conan. Bei RTL 2 U ist es genauso gut wie bei ProSiebenMax. Egal, wo es dann im Endeffekt läuft. Ich meine, die Folgen, die 333 Folgen sind ja fertig, da kann man ja nicht viel kaputt machen, außer die Openings weglassen. Ja, okay. Zu RTL 2 versus ProSiebenMax, diesen Rechtekampf oder so, wie man ihn auch nennen möchte, möchte ich nachher nochmal kommen. Erstmal so von dem Kern zurück. Lasse Olli, wäre doch in Ordnung, oder? Ja, wäre super, also. Ich meine, wir leben jetzt schon, wenn wir das Internet nicht hätten und die ganzen Streaming-Dienste, die man ja eventuell auch nicht immer auf dem richtigen Weg guckt, also Anime On Demand, geht ja da schon einen sehr guten Weg. Oder halt die DVDs. Ich sag mal, wenn ich die DVDs von Kase nicht hätte, dann hätte ich schon, wer weiß wie lange, keinen deutschen Conan mehr gesehen. Nun ist es ja so, dass angenommen, die Conan folgen würden bei RTL 2 U laufen, ein Online, beziehungsweise als Stream oder auch On Demand, das wären ja die 333 Folgen legal. Was heißt das? Nun, ich habe viele Kommentare gelesen. Was soll das denn? Ich will die auf dem Fernseher sehen und nicht irgendwie am Laptop streamen oder so. Ja, genau. Ja, aber haha. Da kann man ja... Höre ich Philipp sagen. Aber das sind genau diese Menschen. Also, ich sage das jetzt einfach mal frei heraus. Die Menschen, die das sagen, sind oftmals genau die Menschen, die seit Jahren Conan illegal geschaut haben. Boom. Aber auch nicht, also man muss ja ganz klar sagen, das ist ja nicht kein Detective Conan bezogenes Phänomen, sondern es werden ja im Internet massenweise Serien illegal geschaut, ja. Und von diesen Leuten wird ja auch niemand irgendwie auf die Idee kommen, auch nur 1 Euro an die Produzenten zu geben. Und wenn die dann bankrott gehen, dann sagen die, wo kriege ich jetzt meine Serien her? Was soll das? Wieso läuft nichts mehr im Fernsehen? Und darum geht es gar nicht, denn RTL 2 U soll komplett kostenfrei sein. Sich dann trotzdem zu beschweren über ein kostenfreies, legales Angebot ist meines Erachtens sehr, sehr heuchlerisch und bezeichnet für unsere heutige Jugend, die RTL 2 da jetzt irgendwie auf den legalen Pfad zurückgewinnen will. Das muss man aber auch ein bisschen einschränken, weil es ist ja bei allen möglichen Serien erkennbar, dass diese online illegale Anschaukopie-Kultur immer sehr davon abhängt, ob es eine legale, komfortable, verfügbare Alternative gibt. Komfortabel. Ja, bei Game of Thrones zum Beispiel gucken ganz viele außerhalb der USA illegal, weil die DVD-Releases in ihrem Land einfach ein Jahr später kommen, zum Beispiel auch in Deutschland. Wenn HBO das gleich schneller zur Verfügung stellen würde und komfortabler, würde die illegale Quote da auch runtergehen. Und ich glaube auch nicht, dass alle davon, die sich jetzt beschweren mit RTL 2 U, unbedingt das illegal gucken mit Untertiteln. Viele. Da bin ich mir sicher. Man muss ja auch sagen, mit dem Komfortabel ist es ja meistens auch schon so, wenn man sich, wie bei Anime On Demand zum Beispiel, um was kostenlos da zu gucken, muss man sich ja ein Benutzerkonto anlegen, dann meinetwegen noch die E-Mail aktivieren. Das ist ja meistens schon ein Schritt zu viel für viele. Und demnach, also wenn man wirklich was kostenlos machen will und eine breite Masse erreichen will, so was RTL 2 Julia offenbar plant, dann darf man nicht mal irgendwie einen Anmeldeknopf dahin machen oder Registrierbutton, sondern muss das wirklich ohne Account kostenlos möglich machen. Also anders erreicht man keine große Masse, meiner Meinung nach. Ja. Und selbst also ich kenne sehr viele Leute, die, obwohl ja zum Beispiel Magic Kaito oder auch Conan die Filme, viele Filme sind bei Anime On Demand, und genau die werden aber immer noch viel, viel lieber illegal geschaut. Die sagen zwar, ich habe kein Geld, ich habe keine 20 Euro für einen Film, aber einen einzigen Euro für einen Film haben sie auch nicht. Und ich muss, also, der Account ist in wenigen Sekunden registriert für Anime On Demand und ich habe auch in wenigen Sekunden die 2 Euro bezahlt für die Magic-Folgen 2 und 3. Also wer da immer noch sagt, das sind entweder keine Fans oder Vollidioten, das ist für mich, das muss ich jetzt mal so sagen. Ja, ja, aber in der Anime-Szene oder allgemein gibt es ja auch nicht nur eine Seite, wo man Account-Daten hat. Dann hat man ja mittlerweile zig Accounts auf allen möglichen Seiten, überall irgendwelche Zahlungsdaten hinterlegt. Das ist ja auch nicht wirklich gut. Also ich habe ungerne zig Accounts, die ich dann gar nicht mehr nutze oder sonst was. Aber wenn man, das hast du schon richtig angesprochen, wenn man nicht bereit ist, 1 Euro auszugeben, wird man auch nicht, oder 15 wird man auch nicht einen ausgeben. Genau. Aber mal andersrum gedacht, wenn jetzt alle Anime-Fans, die illegal schauen, sich die Conan-Filme legal kaufen würden, dann wären die Preise auch nicht bei 20 Euro, sondern dann wäre das breiterer Mainstream, dann hätten wir Preise von 10 oder 12 Euro pro Film, so wie es auch bei anderen Filmen so ist. Da ist ja der Vorteil, die Produktionskosten sind ja nicht höher als bei Conan. Da ist ja nur der Unterschied, dass sich die normalen Filme halt mehr Leute kaufen und deswegen der Preis gesenkt werden kann, weil mehr abgesetzt wird. Wenn dann hören so viel abgesetzt, dass sich auch das mit den Kosten besser deckeln kann. Weil in Animes ist es so, die kauft halt kein Schwein. Ja, und darum sind die Kosten so hoch, weil so Leute wie ich die Filme kaufen und dann halt... sowas machst du? Ja, und dann halt die Kosten irgendwie nochmal reinkriegen müssen, weil ich sehe. Ist es denn wirklich erwiesen, dass die meisten illegalen Zuschauer von den Conan-Filmen online wirklich aus Deutschland kommen jetzt, allgemein gesprochen über alle Seiten verteilt? Weil Conan ist ja, wir sind ich ja... Ich habe keine Umfragen gestartet, ja, auch keine Repräsentative, aber... Wir sind ja der deutsche Markt ist ja einer der wenigen, der das überhaupt bekommt, die Filme. Von daher ist das wieder das mit der Verfügbarkeit. In den USA kriegst du das nicht. Da hast du keine andere Möglichkeit, als illegal zu schauen oder japanisch oder deutsch zu importieren. Und man muss ja zugutehalten, bei den Verkaufscharts letztes Jahr war ja der Conan-Film 18 auf Platz 1 als DVD und Blu-ray war ja auch nicht weit weg. Also wird ja schon verkauft, muss man ja sagen, im Vergleich zu anderen. Wir haben natürlich keine absoluten Verkaufszahlen, sondern nur die relativen, aber Detective Conan verkauft sich. Und ich zu meinem Teil schaue auch nicht mal die japanischen Filme mit Subs an, sondern warte hier immer brav auf den Release. Auch. Jedes Jahr, aufs Neue. Bei den Anime-Folgen ist es anders, aber bei den Filmen, diese 2 Jahre oder anderthalb oder was, da kann man, meiner Meinung nach, kann ich da gut drauf verzichten, das vorher zu schauen. Also ich habe die letzte normale Conan-Folge gesehen, also von den 333 Deutschen, als sie bei Viva liefen. Als sie da nicht mehr kamen, seit dem Tag, habe ich keine der 333 Folgen mehr gesehen. Verrat. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ich da die Chance dazu hätte, genau diese legal wieder sehen zu dürfen. Das würde mich riesig freuen. Und ich würde sie auch anschauen. Definitiv. Was ich vorhin noch mal kurz sagen wollte, als Philipp das erwähnt hat, dass man nicht noch einen Anmelde-Button und so hin tun muss. Da wollte ich auch noch mal erwähnen, dass man muss die Mediathek ja auch trotzdem noch gut machen, weil wir sehen ja, zum Beispiel, wenn ihr mal auf der ARD-Mediathek seid, vielleicht, die gerade im Vergleich auch zur ZDF-Mediathek ja extrem unhandlich ist und schlecht designt ist und alles. Und wenn RTL 2U mit eher so einer ARD-Mediathek daherkommt als einer... Die ARD-Mediathek ist toll. Nee. Ich finde gerade die ZDF-Mediathek schlecht. Ich auch. Also unten ist immer so, das ist so vollgepackt, die Leiste unten. Zwischen der und der Minute ist das und dann hier alles so... Aber ich kenne auch Streaming-Seiten, wo man sich anmeldet und dann offiziell oder legal die Folgen schauen kann und dann braucht es eine halbe Ewigkeit, bis sie dann geladen ist und dann ruckelt alles und hängt. Das soll natürlich, das darf auf keinen Fall sein. Nee. Dann sagt man doch, oh, bevor ich mir jetzt hier noch eine Folge anschaue, also die illegale Seite, die ist ja schnell getippt. Also bei Anime On Demand und Crunchyroll oder mit den Seiten, mit den beiden Seiten, mit denen habe ich Erfahrungen, bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich habe Schwarzes Mark mir jetzt komplett angeschaut. Ja, ich auch. Ist kostenlos. Wie ich finde, toller Anime. Habe ich auch in Full HD gestreamt, ohne Probleme. Toll. Vielen Dank und Versehen. Super. Ja, wobei das Mobil natürlich auch wieder eine andere Sache ist, ne? Also. Habe ich auch getestet. Hat wunderbar geklappt. Aber es ist super, super umständlich. Ja. Und da hat Versehen noch nachzubessern. Fertig. da ist halt der Unterschied, wenn das irgendwelche Unternehmen dran sind, das dauert immer eine halbe Ewigkeit, bis da irgendwas auf dem aktuellen Stand ist. Bei den illegalen Seiten, da geht das ratzfatz. Und wenn die eine nicht mehr up-to-date ist, dann kommt da die nächste, wo halt direkt alles auf den Punkt ist. Ja, aber wir wollen ja, dass es gerade in die andere Richtung geht. Und ich finde, wir sind ja eigentlich eine Generation, die mit diesen Medien vertraut ist. Und da ist es für uns eigentlich kein Problem, sich auf irgendeiner Seite einen Account anzumelden und je nachdem, wie die Seite aufgebaut ist, sich da ein bisschen... Du meinst eher so die so 17, 18 bis 30, aber die so, ich würde sagen so unter 18, das sind eher so... Pauschalisiert hier alles. Ja, also ich würde sagen, das sind eher die Menschen, die flicken irgendwo hin. Die eine Kostenloskultur haben wollen. Und wenn es nicht fehlt, dann gehen sie halt woanders hin. Ich meine, wir sind ja Registrierungen gewohnt. Wir kennen Foren schon seit Kindheit an. Also seit ich 10 oder 11 bin oder seit ich Internet habe, waren mir Foren bekannt. Und ich wusste auch immer, wenn ich mitdiskutieren will, muss ich mich registrieren und einen Account machen. Das war bei mir schon immer so. Das war normal. Ja, heute reicht ein Facebook-Account. Genau. Heute reicht ein Facebook-Account. Und wenn der nicht überall funktioniert, dann kommentiert man da eben nicht. Fertig. Naja, aber da gehört ja schon mehr zu als Facebook. Twitter, YouTube, Snapchat, weit verbreitetes soziales Medium. So. Darunter ja Facebook und Instagram, vor allem die beiden. Die sind ja aktuell die höchsten. Ja, aber ich finde, man kann es nicht daran messen. Also, ich finde kann die man, Argumente. Kann man, doch, doch. Bei uns im Newsblog wird viel mehr auf Facebook kommentiert als im Newsblog selbst. Und es ist immer mehr spürbar. Immer und immer mehr. Und dazu muss man sagen, man braucht ja bei uns im Newsblog nicht mal eine Registrierung. Also eben. Man kann ja auch dort kostenfrei regeln. Aber das ist meistens halt schon zu kompliziert, einfach die E-Mail-Adresse anzugeben, wenn man eine hat. Muss man ja für Facebook, okay. Und dann den Namen angeben. Das ist ja auch schon ein Aufwand. Bei Facebook setzt man einfach seinen Senf drunter. Ja, und hat das immer Aufwand ist das nun... Vielleicht verstehe ich das ja, für viele auch schon zu viele. Das ist schon zu viel. Ja. Bei Facebook bist du immer eingeloggt. Ach, dann kommentiere ich die Meldung dort. Wir haben bei der RTL 2 News ein paar Kommentare hier. Aber so, so viele bei Facebook, weit über 50. Ja, nur auf Facebook sind es auch ein bisschen breiter, glaube ich. Das also 60, ich, 70 oder so haben wir. Ja, auf Newsbook die Hälfte. Ja, und das ist ja noch gut. Normalerweise haben wir auf dem Newsblog ein Zehntel oder so. Dann kommentieren bei Facebook 5 oder 6, 7 und im Newsblog einer mit Glück. Das ist normalerweise. Ja, nun ist Facebook ja auch, würde ich sagen, mehr gelesen. Ich würde dann weitermachen. Ja, machen wir. Okay. Positiv wäre ja auch, ich glaube, vor allem am Anfang wären die Quoten, wie auch immer man die messen würde, wahrscheinlich an Aufrufen, Klicks. Ne? Ja, ist ja heutzutage mit inbegriffen bei, wie nennt man das, Einschaltquoten. Da wird ja auch im Nachhinein noch verbessert, je nachdem, wie viele das die Folge oder so in der Mediathek geschaut haben. Demnach, keine Ahnung, ob RTL 2 Juli einen eigenen Punkt da ausmachen wird in der Liste. Keine Ahnung. Also ich könnte mir doch vorstellen, zu Senderbeginn vor allem, dürften die Quoten sehr, sehr stark sein. Kommt aufs Programm an. Sehr stark kommt es aufs Programm an. Nun, sie haben ja die Rocket Beans schon reingeholt. Okay. Also kennt ihr die? Mhm. Rocket Beans TV. So ein TV, also ein Online-TV-Sender, wo gezockt wird und über Gaming-Themen gesprochen wird. Da spricht die Zielgruppe an. Das ist die Let's Play-Zielgruppe. Exakt, ja. Von daher, das wäre schon mal ein sehr, sehr starker Faktor für genau diese Zielgruppe. Läuft in RTL 2U eigentlich auch rund um die Uhr? Ist da irgendwas bekannt? Ich meine, wenn ich jetzt 3 Uhr nachts, 3 Uhr nachts den Livestream einschalte, vielleicht irgendwelche Wiederholungen oder was, aber das ist ja auch Quatsch. Wiederholungen braucht man ja eigentlich nicht. Nee, die werden ja dann on demand verfügbar. Ja, ja. Nee, also. Es soll 24 Stunden sein. RTL echt? 2U, ja. Was läuft um 3 Uhr nachts? Schalte ich mal ein. Die sind dann mit der Maus. Rocket Beans TV läuft ja auch tatsächlich 24 Stunden auf Twitch TV. Unglaublich, ja. Und da wird auch halt mit Wiederholung gearbeitet, wie bei jedem Sender im Prinzip. Okay, gut zu wissen, ja. So. Was ich auch noch positiv anmerken würde, das sind ja bei RTL 2U quasi die Tonnen Urgesteine. Man könnte sagen, ja, die kennen sich aus, die haben die Serie hergeholt. Das sind quasi so die Fachmänner. Ich weiß. Die Fachmänner gewesen. Wenn du hier RTL 2 die Fachmänner nennst, dann auch Fachfrauen. Wie das heute aussieht, wissen wir alle. Alle. Bitte? Für mich hat sich das mit den Fachmännern mit dem Kinofilm erledigt. Wie die zerstückelt haben. Spätestens da. Ja, spätestens. Ja, muss ich zugeben, ja. Sehe ich ähnlich. Nichtsdestotrotz, ohne RTL 2 wären wir nicht hier. Aber nochmal. Ja, so. Aber das rechtfertigt ja nicht, dass sie die Serie zerstückeln dürfen. Man kann ja nicht sagen, weil sie die ersten waren, dürfen sie jetzt heutzutage alles damit machen und kaputt hauen und sonst was. Nee, ich habe das eher so als einen Hoffnungsschimmer gemeint. Das sind welche, die wissen, was sie gemacht haben, irgendwann mal. Ja, naja. Na, die wissen, die was Leute andere früher weg. Mal gemacht haben. Die sind nicht alle weg. Das ist 10 Jahre her, dass die letzte Folge lief. Du kannst es halt zweigeteilt sehen. Einmal kannst du es auf der Schiene sehen. Sie haben damals in der Vergangenheit sehr viel Gutes getan, aber sie haben sich auch viel das Vertrauen kaputt gemacht durch die letzten Aktionen. Die wollten einfach Quoten fahren in der letzten Zeit mit den Filmen allgemein, ganz klar. Ich wäre wohl genauso drauf, wenn ich da arbeiten würde. Tut mir leid, aber Quoten, ohne Quoten, kein Schotter, keine Kohle, kein Moos, kein Kies. Ja, und dann erkennen sie Jahre später, oh, wir haben alle verprellt und wollen die Zielgruppe wieder zurück. So funktioniert das ja nun mal nicht. Denn Menschen sind nicht blöd. Also nicht alle. Was ist an der Meldung negativ? Nun, negativ ist vor allem, es geht offenbar erstmal nur um die alten Folgen. Ja, das ist ja doof. Das ist doch positiv. Ach so. Ja, also, das Hauptsache Folgen, also ob die jetzt alt sind oder neu. Soll ich mal meinen, aber alle beschweren sich ja. Ja, was, ohne alte Folgen gibt es ja keine neuen Folgen. Also man muss ja die 333 zeigen. Ich kann ja jetzt nicht einfach als RTL 2U hingehen und sagen, komm, ihr habt die Folge 334. Dann wissen alle gar nicht mehr, hä, was ist denn jetzt Itakura und sonst was alles. Ja, und vor allem, man weiß gar nicht, wie hoch das Interesse ist. Nee, man muss ja erstmal alles durchspülen und gucken, wer schaut das überhaupt. Und wenn nur einer raufklickt jeden Tag, dann weiß man sofort, ja, okay, neue Folgen wären pure Geldverschwendung. Also ich kenne keinen Sender, der einfach neue Folgen gezeigt hat, ohne vorher von irgendeiner Serie die alten wenigstens mal ausgetestet zu haben, als Wiederholung oder sonst was. Naja, so macht es ja auch ProSiebenMax mit One Piece und sonst was alles. Also, erfolgreich. Ja. Sehr erfolgreich. Aber es beschwert sich ja auch keiner, dass auch die alten Folgen laufen. Es beschweren sich ja alle, dass danach keine kommen sollen. Oder das weiß ja niemand. Ja, das weiß ja niemand. Ja. Das nehmen die Leute aber an. Und das, ich auch. Das ist vielleicht ja auch schon ein Problem, dass man sofort mit RTL 2 verbindet, sofort die erste Reaktion ist, da kommen keine neuen Folgen sofort. Ohne dass man was Genaues weiß. Das ist natürlich schon vorbelastet, der Ruf. Aber das ist ja kein RTL 2-Ruf, das ist ja auch mittlerweile Viva-Ruf. Genau. Und ProSiebenMax, wenn die jetzt die Folgen hätten, würde es auch genauso laufen, denke ich mal. Dazu möchte ich sagen. Wobei, ProSiebenMax weiß ich nicht, ja? Oder bevor wir zu Max kommen, das wird sehr spannend, ich merke schon. Offenbar sollen die Folgen ja auch nur online gezeigt werden. Klar, Fernseher hat was Schönes, Klassisches und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir aber mal zu ProSiebenMax. Da möchte ich mal kurz den Gewinn machen. Egal wer von den beiden Folgen hat, die Rechtevergabe um neue Folgen, aber auch um alte Folgen, würde ja genau gleich laufen, meiner Meinung nach. Dass RTL 2 oder wenn RTL 2 die Rechte hat, dann ja nur, weil der andere entweder nichts geboten hat oder zu wenig. Wie seht ihr das? Ich glaube, es lief so, dass RTL 2 die Rechte hatte. Hatten sie ja damals 2001 bis 2006, haben ja neue Folgen gezeigt. Mindestens, dann bei Viva liefen ja Wiederholungen, aber mit irgendwie RTL 2 im Abspann mit drin. Offenbar geliehen. Also, dass sie die Folgen geliehen haben. Ja, denke ich auch. Ich weiß es nicht. Und ich vermute einfach mal ganz, ganz stark, dass dann ProSiebenMax Interesse gezeigt hatte, die auch zu zeigen. Man kann ja nicht, also ProSiebenMax gehört ja zur ProSiebenSat.1-Gruppe, genau. RTL 2 zur RTL Group. Das sind ja starke Feinde auf dem Fernsehmarkt. Die würden sich ja nicht einfach die Rechte da irgendwie zuschieben oder an die Konkurrenz verkaufen. Auf keinen Fall. Wo die wissen, Detective Conan ist ein starkes Zugpferd. Demnach vermute ich einfach mal stark, dass RTL 2 damals die Rechte irgendwie schätze einfach mal, 10 Jahre gekauft hat und sie jetzt festgestellt haben, huch, wir müssen die Rechte erneuern, 2016, nach 10 Jahren. Wo wir die Rechte schon mal erneuern oder bevor sie auslaufen, ja, gucken wir nochmal drüber. Ah, Detective Conan lief damals gut. Können wir noch was mitmachen? Hm, können wir vielleicht zeigen? So könnte ich mir das vorstellen, lief das in etwa. Also es war nicht eher so jetzt ein RTL 2 Ding für sie Max, sondern RTL 2 hatte schon diesen Vorsprung einfach. Ja, dass sie die Rechte irgendwie nochmal halten und aktualisieren wollen, weil sie denken, da geht noch was. Weil vielleicht auch bei anderen Serien. Wir hatten ja berichtet, dass die Rechte ja zeitweise auch gar nicht verfügbar waren. Oder für den deutschen Markt gar nicht verfügbar waren. Und aber seit August letzten Jahres dann wieder freigegeben wurden. Ja, genau. Und dann, beziehungsweise in irgendwie Karenzzeit oder so. Mhm. Und dann hat RTL 2 gesagt, nee, komm, wir behalten die dann doch und verlängern die Lizenz oder so. Und machen dann damit noch was. So könnte ich mir das vorstellen. Ist eine Theorie. Ja, in einem Conan News Interview hatte ja eine Mitarbeiterin von Kase aber auch gesagt, dass die Rechte einfach verschollen sind. Dementsprechend, also sonst hätte man ja auch sagen können, ja, die liegen noch bei RTL 2, aber die machen nicht. Ach ja, genau. Das habe ich mit Zielblock geführt. Schönes Interview, gerne mal lesen. Dementsprechend war das vielleicht einfach die ganze Zeit lang nicht geklärt. Und jetzt, wo die verfügbar waren, hat sich RTL 2 gesagt, ich könnte mir sogar vorstellen, wenn RTL 2 Juni wäre, hätte RTL 2 auch vielleicht gesagt, okay, dann lassen wir einfach die Finger davon, weil wir wollen damit nichts machen. Aber jetzt wollen sie ihren genau neuen Jugendsender pushen. Genau, das glaube ich auch. Ja, ich und auch. Und deswegen kaufen sie sich die Rocket Beans ein, dass sie von denen 3 Stunden Content zeigen dürfen und ein bisschen Kooperation haben. Dann haben sie noch eine Lizenz vielleicht sogar noch wirklich liegen, die gefunden wurde und sagen sich, wenn wir die jetzt schon mal haben und jetzt unseren Jugendsender pushen wollen, Detective Conan hatte damals gute Quoten, dann halten wir die jetzt auch und geben die nicht an Pro7 Sat.1. Und ich denke, das ist nicht nur Detective Conan, sondern es läuft ja noch mehr damit. Also Dragon Ball lief auch nie bei Pro7 Max, außer jetzt Zed Kai. Aber die alten Folgen auch nie. Inuyasha lief auch bei Viva. Da hat man noch einiges an Repertoire, was man zeigen kann. Und ich denke, da könnten die jetzt einen Anime-Blog da wieder starten. Ob sich das dann erfolgreich wird? Denn viele Fans, die wissen, was RTL 2 damals gemacht hat. Und Anime-Fans vergessen sowas nicht. Von daher, abwarten. Die schauen lieber illegal, bevor sie sowas vergessen. Ja. Offenbar. Ja, peinlich. Gut. Olli, was glaubst du? Im Prinzip kann ich mir das Ganze halt auch so vorstellen. Ja, wer am meisten geboten hat, hat die Rechte sozusagen bekommen. Und auch wenn RTL 2 die Rechte vielleicht noch hatte, müssen die ja, wenn sie die abgegeben haben, halt auch eine entsprechende Geldsumme halt geboten bekommen haben. Oder aber ich glaube eher ist vielleicht nicht, dass sie die noch irgendwie hatten oder so. Vielleicht hatten sie ein Vorkaufsrecht oder so, aber ich denke mal schon, dass sich die Produzenten oder Anbieter schon gegenseitig sozusagen überbieten mussten, weil wir ja auch ein Zitat von einem anderen Publisher hatten, wo dann gesagt wurde, wenn ihr gewusst hättet, wie viel für die Conan-Folgen geboten worden wäre, dann wärt ihr auch rausgegangen. Also für mich klingt das halt schon so, ja, wer am meisten bieten kann, der sichert sich halt dann die Rechte. Wobei, da muss man noch sagen, das Geld würde ja dann nicht an RTL, man bietet ja nicht an RTL 2, sondern man würde ja an den japanischen Lizenz-Ursprungsgeber. Genau. Also und an den Lizenzinhaber oder an den Rechteinhaber, an den eigentlichen, ja. Lizenzgeber. Also, und würde man quasi irgendwie 1 Million an TMS bieten, damit man die Rechte von RTL 2 bekommt und nicht 1 Million an RTL 2, dass man sie bekommt. Genau. Und bei KSM geht es auch immer noch um die DVD und vielleicht Blu-ray-Veröffentlichung, also gar nicht um die Fernsehrechte, also was will ein KSM damit? Höchstens ein Deal mit ProSiebenMax noch erreichen, aber anders. Das wäre ein riesiger Einstand übrigens gewesen für KSM im Fernsehen. Ja. So ist es ja zum Beispiel auch momentan bei Seraph of the End. Da ist ja auch ein neuer Publisher gekommen in den Anime-Markt und zeigt es auch direkt bei ProSiebenMax. Also sehr gelungen. Ich glaube, ich möchte noch was sagen, dass die Rechte am Anfang bei RTL 2 waren, dann später aber vielleicht wirklich zu Viacom gewechselt sind, wie auch immer, da bin ich mir sicher, und dann aber halt frei wurden im August letzten Jahres und dann halt wieder von RTL 2 erworben sind, wenn es denn stimmt. Wenn es denn stimmt. Und wenn es denn um die Rechte geht. Es gibt ja auch, wie Philipp schon angesprochen hat, mehrere Arten von Rechten. Online zeigen, DVD, Blu-ray, Fernsehen, hier und dies und das. Da können ja mehrere Faktoren mit einspielen und mehrere Sparten auch voneinander abhängen. Also Firma A kann sich das Recht sichern und Firma B einfach das andere. Ist halt so. Wobei dann ja meine Theorie hinfällig wäre mit dem Online und Fernsehen. Das sind ja zwei verschiedene Rechte. Da können sie ja nicht irgendwo ausgegraben haben. Oder die Online-Rechte waren damals mit dabei, was ich aber nicht glaube. Ja, aber bei ProSiebenMax zeigt ja auch One Piece Online und im Fernsehen. Alle Serien. Die werden wohl eine Verschlüpfung gehabt haben im Vertrag oder... Vielleicht auch Standard heutzutage, keine Ahnung. Ja, vielleicht. Oder vielleicht war es auch so, dass das TMS Studios gesagt hat, wenn ihr die TV- und Internetrechte wollt, dann müsst ihr uns gleichzeitig auch die DVD- und Blu-ray-Rechte abkaufen. Das können sie auch sagen, dass wir die Lizenz wirklich nur so in einem Paket verkaufen. Ja, das können sie machen. Mehr bieten. Und theoretisch. Dann, und dass ProSiebenMax dann vielleicht sagt, okay, wir wollen zwar TV und Internet, aber zusätzlich Geld ausgeben, obwohl wir nicht unbedingt planen, das auf DVD rauszubringen, und da stelle ich jetzt einfach mal an Hypothese, da könnten sie sagen, das zusätzliche Geld für etwas, was wir nicht machen wollen, das wollen wir nicht bezahlen. Und RTL 2 sagt vielleicht, okay, wir wollen das zwar nur online bringen, aber das ist uns wert, dass wir trotzdem das zusätzliche Geld bezahlen. Und weil wir eben den Sender pushen wollen. Wir haben ja auch oft betont, auch in dem Interview, das Lasse angesprochen hat, dass ich mit Cecilie geführt habe. Wollte ich gerade auch hinaus. Genau, sehr gut. Kase würde niemals alleine irgendwie neue Folgen machen. Nur mit einer TV-Partnerschaft, beispielsweise ja Max oder RTL 2. Und sie kam ja lange Zeit nicht an die Rechte ran, auch nicht für die DVD. Das hieße wahrscheinlich, dass es da irgendwie doch gekoppelt war mit RTL 2. Könnte man meinen. Denn irgendwelche Folgen waren ja dann auch auf DVD mit M4E. Wir ja, 2002 wissen, oder ja, so. Aber wir wissen ja nicht, inwiefern da auch ein Deal vonstatten war mit RTL 2 und M4E. Ja, M4E ist ja mittlerweile nicht mehr existent. Von daher... Das könnte vielleicht auch ein Grund gewesen sein, warum die Rechte brach lagen, ne? Mit einer Insolvenz, dass das da verschütt gegangen ist. Ja. Weil sowas ist ja immer ein unfassbarer rechtlicher und juristischer Papierkram, was da alles... Ich muss sagen, das ist sehr schwierig. Es gibt ja momentan viele Player hier oder Spieler, die irgendwas wollen. Der aktiv Freund wird zerrissen. Also vor allem auch in unseren Gedanken, was real dahinter steckt, wissen wir natürlich nicht. Ich sag mal, RTL 2 ist dahinter. Viva vielleicht eher nicht mehr. Und irgendwann mal gewesen. ProSiebenMax hatte ja auch damals Interesse, wobei ich das auch eher gering schätze momentan. Da kam man nicht mehr viel danach. Also ich denke mal, RTL 2 hat jetzt hier große Chancen, dass es dort ist. Also ich schätze mal die Wahrscheinlichkeit auf 90%. Wobei ich mir hingegen 90% eher bei ProSiebenMax wünschen würde. Und auf DVD sehe ich eigentlich Kase als einzigen großen Spieler da, der die Rechte an der Serie haben könnte. KSM eventuell noch, aber die haben sich ja mehr oder weniger selbst ausgeschlossen. Ja. Und ansonsten gibt es auch keine weiteren deutschen Publisher, die sich an, sag mal, 300 deutsche Folgen rantrauen würden. Da müsste schon irgendwas passieren. Hier, Universum Anime macht nur Filme, so eher. Und kürzere Serien, so mit 13 Folgen oder so. Mhm, aber so. Also nur eine Staffel, so, also nicht die länger laufenden wie Detective Conan oder sowas. Nee. Vielleicht wollen sie da jetzt ja rein, das weiß man ja immer nicht, aber tendenziell eher nicht. Von daher. Ich glaube auch, ProSiebenMax hat ja immer gesagt, ja, wir haben Interesse und so weiter. Das haben wir auch bei anderen Anime-Serien gesagt. Also auf deren Facebook-Seite wird ständig gefragt, hey, wir hätten gern das, wir hätten gern dies, klar. Die machen natürlich hier überall, wir haben Interesse. Hauptsache die Fans, Hauptsache wir stehen gut für den Fans da. Sage ich jetzt mal ganz böse. Ja, also als Sender kann man ja nicht sagen, nee, wir haben kein Interesse, genau. So per se. Dann kann ja auch gar nichts laufen. Wenn das dann ein großer Renner wird, dann wird immer zitiert, die haben ja eh kein Interesse. Von daher lässt man sich halt alle Optionen offen. Und man weiß ja auch nie, ne? Also ich denke mal nicht, dass sich die ProSiebenMax-Mitarbeiter genau mit Anime auseinandergesetzt haben. Haben sie bei Viva und RTL 2 ja auch nicht. Das ist ja alles nur dafür da, dass Quote gefarmt wird, sage ich mal. Um es ganz böse zu sagen. Also das will ich nicht allen unterstellen, aber... Das ist auch legitim. Ja. Außer bei den Öffentlich-Rechtlichen muss man es ja so machen, ja. Also ich würde es jetzt ProSiebenMax nicht direkt vorhalten, dass sie nach dieser Ankündigung, wir wären an Detective Conan interessiert, dann nie wieder das gemacht haben, weil wie Kase auch gesagt hat, die Lage war schwierig. Das ist schon so. Ja. Wenn die jetzt mitgeboten haben, dass die jetzt nicht sagen, wir haben mitgeboten und verloren, ist natürlich auch klar, ne? Also die werden jetzt nicht sagen, wir wollen. Darf man auch vielleicht gar nicht sagen, ne? Nee, das ist ja alles. Da könnte man vielleicht ein bisschen was leaken, um die Verhandlungen zu beeinflussen, aber im Prinzip ist es ja alles hinter verschlossenen Türen, wird das behandelt. Auch damit man einfach eine so Vertrauensbasis hat bei Verhandlungen, wo es ja um viel Geld geht für Anime-Verhältnisse. Das ist ja kein Klacks. Ja, aber ich denke mal, RTL 2 hat ja lange Zeit kein Interesse gehabt. Jetzt kam auf einmal die Meldung hoch, RTL 2 könnte Interesse haben, aber nur online. Dann kam auf einmal, huch, jetzt gibt's hier RTL 2 U. Also das, wenn da nichts dahinter ist, das würde mich schon arg wundern. Also da muss irgendwas dahinter stecken. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass die RTL 2 U pushen wollen. Das sehe ich als die einzige Motivation für RTL 2. Dass sie Detective Conan zeigen? Ja. Glaubst du, das wäre so ein starkes Zugpferd bei RTL 2 U? Und das? Naja, das Ding ist, wenn man sich die Lizenz jetzt kauft, dann hat man erstmal 333 Folgen, die man zeigen kann, 5 Tage die Woche vielleicht. Eine Folge, ja, oder auch mehrere. Und ich schätze mal schon, dass RTL 2 da, kalkulieren, dass sie das zumindest austesten können, dass der Aufwand jetzt nicht. Der Aufwand, beziehungsweise die Kosten, es wert sind, das zu probieren mit den Folgen. Und außerdem, wenn man einmal die Rechte hat, also TV Now sehe ich immer noch, da könnte man sie im Notfall immer noch zeigen, die Folgen von Conan. Dann auch mit Werbung oder so, ne? Ich weiß, TV Now kostet teilweise. Während der RTL 2. Ein Tag, glaube ich, kostenlos und dann kostenpflichtig, oder wie ist das? Also, soweit ich das weiß. Irgendwie so, ja. Während die RTL 2 Julia komplett kostenfrei sein soll. Und ich möchte nochmal betonen, die Quelle, auf die unsere Exklusivmeldung basiert, ist sehr, sehr vertrauenswürdig. Hat damals die Finger im Spiel gehabt, als Conan für RTL 2 produziert wurde. Also als die deutsche Umsetzung produziert wurde. Also, da ist nichts erfunden oder gelogen. Es ist nur die Frage, ob das alles auch so eintrifft und über die Planungen hinausgeht. Geplant ist es aber. 100%. RTL 2 plant wohl eine neue Lizenzierung. Punkt. Ja, und warum sollten sie lizenzieren, wenn es nichts bringen würde? Also, es ist ja wirtschaftlicher Unsinn, wenn man die lizenziert und nicht zeigt. Das ist ja vollkommener Quatsch. Also der Plan ist auf jeden Fall da. Fertig. Ich meine, RTL 2 hat ja jetzt Conan auch beobachtet, wie es bei Kase lief und... Und bei Viva. Und bei Viva, genau. Und auch die Online-Streaming-Dienste bestimmt beobachtet und gesehen, dass es jetzt halt im Kommen ist, dass man da gut was mit erreichen könnte. Und ja, ich könnte mir vorstellen, sie zeigen jetzt die Folgen online und halte auch dann vielleicht eine Veröffentlichung auf Kase, auf DVD in Kooperation mit Kase nicht für unwahrscheinlich. Würde ich kaufen, sofort. Denn wir wissen ganz genau, wenn die Folgen einmal wieder unten sind, dann kommen sie so schnell nicht wieder. Weiß man nicht. Oder mutmaßlich. Ja, aber dass die RTL 2 bei Viva damals geschaut hat, wie es lief, glaube ich jetzt eher nicht, also das ist ja schon auch ein paar Jährchen. Man schaut immer die Quoten der anderen Sender. Ja, aber es ist ja schon ein paar Jährchen her und ob das jetzt noch in den Köpfen schwirrte, also RTL 2 hat sich ja nicht seit 2014 darum bemüht, die Folgen wieder zu zeigen, sondern das ist ja eine ganz aktuelle Bemühung, die erst seit, sage ich mal, also frühestens Anfang 2016 ging das damit los, also nicht 2015, überhaupt auf gar keinen Fall. Und dass die Folgen auch nach einem eventuellen Flop von RTL 2 U, was ja immer noch im Raum steht, das weiß man ja nie, was mit so einem neuen Sender, sag ich mal, passiert, dass die Folgen danach noch im Internet bei TV Now, oder wie das heißt, verfügbar sind. Ich meine, RTL 2 hatte damals ja schon das Anime-Portal, das auch gefloppt ist. rtl2-anime.de. Danach waren aber die Folgen auch nirgendwo zu sehen. Also das war irgendwie... Kurz waren die bei RTL 2 in der Mediathek. Echt? Okay. Wurden weitergeführt, die Serie. Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber... Naja, also... Aber danach waren sie natürlich auch tot. Ich sag mal, wenn Conan bei RTL 2 U läuft und RTL 2 U den Bach runtergeht, dann geht auch Detective Conan da mit runter. Mhm. Das ist halt immer das Risiko. Naja, aber heutzutage gibt es ja auch schon andere Möglichkeiten. Wenn es der Fall wäre, dass sie das an Viva ausgeliehen haben, wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass sie eventuell ausgeliehen haben, da gibt es natürlich heute auch noch andere Möglichkeiten, die Rechte für Online-Stream, wenn RTL 2 U floppen würde, auszulagern, zum Beispiel an Crunchyroll Deutschland oder Netflix Deutschland. Ja, Netflix hat ein Anime-Line-Up sogar, tatsächlich. Ja, und die haben in den USA, beziehungsweise im englischsprachigen Raum, hat Crunchyroll und Netflix USA, haben ja auch Detective Conan lizenziert. Zwar nur späte Folgen, aber wenn die deutsche Lizenz, wenn man die... Ja, aber als Simulcast, das muss man zugute halten. Ja, Simulcast, genau. Aber das wäre für Crunchyroll Deutschland, für Netflix Deutschland jetzt auch nichts Schlechtes, wenn sie da 333 Folgen hätten, die sie... Überhaupt nicht. Die sie zeigen könnten. Und dann, wenn sie sich die Lizenz auch nur ausleihen würden, wäre das natürlich auch kostentechnisch nicht so groß, als wenn sie sie direkt kaufen würden. Also ich denke mal auch, als die frei war, hatte Crunchyroll Deutschland zumindest bestimmt auch schon mal geguckt, ob sie da nicht auch irgendwas erreichen können. Weil ja, warum sollten sie nicht? Wir hatten ja auch bei Crunchyroll angefragt, auch da haben wir eine News geschrieben. Auch da waren die Rechte ja aktuell nicht verfügbar. Ja, aber RTL 2 wird sich jetzt nicht die Rechte noch erneut wieder kaufen, so wie ich das vermute, um sie dann einfach nur zu verleihen. Das ist ja kein Geschäft. Also die wollen... Im Notfall. Genau, das habe ich so, aber um das nochmal klar zu machen, dass... Ja, nein, also die haben sie sich jetzt nicht gekauft. Vor allem, wenn sie einen eigenen Online-Streaming-Sender etablieren wollen, werden sie nicht sagen, Crunchyroll, hier nehmt die Lizenz, die wir gerade gekauft haben. Und die Konkurrenz stärken, ne? Obwohl man sich da ja anmelden muss, soweit ich weiß. Das ist ja immer... Genau, und dann geben sie auch die Fernsehrechte an ProSiebenMax, fahren sie runter nach Unterföhring zu ProSiebenSat.1 und sagen, hier bitte, schön, nehmt, bedient euch. Also, ja... Ich bin der Meinung, die Rechte waren bei RTL 2, waren zwischendrin aber auch mal echt, also wirklich, bei Viacom, wir haben so viele Meldungen von Viva gehabt. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube daran, dass auch da mal neue Folgen geplant waren. Also bin ich mir sehr sicher, weil wir so viele Meldungen hatten, auch von wegen, ja, die Lichtig von und soll zurückkehren, aber nächstes Jahr, dann war irgendwas war da. Bin ich mir ganz, ganz, ganz, ganz sicher. Ich bin der Meinung, damals hatten sie es in Erwägung gezogen, haben dann ja die Umfrage bei Facebook gemacht, wenn man das noch weiß. Ja. Da hat der One Piece mit so einem Abstand gewonnen und ich meine, es gab doch auch wirklich neue One Piece-Folgen bei Viva. Ja, die gab es ja dann damals. Bei Viva? Es gab ja auch bei Tele5 welche und bei Viva. Und dass man da gesagt hat, ja, nehmen wir eben One Piece, was wir auch haben, und führen das fort. Das kann man ja auch nicht nur eine Staffel vorführen, sondern auch zwei im Notfall. Und dass man da halt Detective Conan ein bisschen hinten angestellt hat. Da bin ich mir aber 100% sicher. Die hatten was im Busch. Aber wenn man jetzt RTL 2 U anguckt, die One Piece Lizenzen liegen halt woanders, nämlich bei ProSiebenMax. Und da hätte Detective Conan dann sozusagen freies Feld bei RTL 2 U, weil das halt die beliebteste, schätze ich mal, Serie wäre. Bei Dragon Ball, was glaube ich noch im Raum steht, soweit ich das weiß, ist mit Zed Kai und Super, das ist ja alles irgendwo bei Kaze und bei ProSiebenMax auch in gewisser Weise. Nee, das läuft ja sogar schon bei ProSiebenMax. Von daher wäre Detective Conan eindeutig das Anime-Zugpferd von RTL 2U, wenn es einen ganzen Anime-Block geben würde dort. Und da gäbe es dort auch die Chance auf neue Folgen, weil eben One Piece fehlt. Das sehe ich dann so als Vorteil. Weil ProSiebenMax müsste sich nicht um mehrere Serien kümmern, sondern die machen schön weiter One Piece. Und RTL 2U hätte ja Conan zum Pushen und Weiterführen. Also ich glaube, RTL 2 hatte in dem Fall das Glück, dass... Ganz kurz, das sind alles natürlich nur Ideen von uns, ne? Also... Ja, wir reden hier sehr stark im Konjunktiv mit Hypothesen und alles. Genau, also ganz wichtig. Konjunktiv 3. Ja. Ich glaube, RTL 2 hatte das Glück, dass die Lizenz quasi in Anführungszeichen brach lag, beziehungsweise unter den Tisch gefallen ist, weil sonst glaube ich wirklich, dass... Bei Viva! Da rette ich so. Ja. Gut. Oder wo auch immer. Aber sonst glaube ich wirklich, dass ProSiebenMax schon das auch wie One Piece. One Piece lief ja früher auch bei RTL 2. Ja. Und Tele5, wie Philipp sagte. Ja, genau. Und dass sich ProSiebenMax da schon um die Lizenz geschnappt hätte, wenn sie denn, wenn sie nicht unter den Tisch gefallen wäre. Aber denke ich auch. Und wenn sie nicht so teuer geworden wäre. Ich meine, wenn die 2014 frei geworden wäre, hätte, glaube ich, nicht das RTL 2 ohne den Für You. Nee. Und dementsprechend sehe ich ähnlich. RTL 2 das Glück, jetzt sie zu bekommen. Vielleicht ist das jetzt auch unser Glück, weil sie sich damit als einziges auf die einzige große Anime-Säule, die auch pushen wollen. Vielleicht. Wenn es gut läuft. Daran können natürlich eine Chance bestehen. Das ist schon richtig. Allerdings sehe ich neue Folgen bei ProSiebenMax in Anbetracht auch von One Piece und zahlreichen Neulizenzierungen, nur in Zusammenhang mit DVD-Veröffentlichung. Alleine im Fernsehen sehe ich die bei ProSiebenMax nicht, bei RTL 2 U aus Vergangenheitsgründen schon. Aber bei ProSiebenMax muss Kaze mitspielen. Ich möchte kurz bei Max sagen, Max macht ja zwar One Piece, aber alle anderen Serien, die dort laufen, wurden nicht von ProSiebenMax in Auftrag gegeben. Das sind andere Publisher, zum Beispiel Kaze, die Folgen gemacht haben und dann aber nur dort ausstrahlen. Also Max hat dann eben nur gesagt, ja, ja, gib her, wir strahlen das aus. Hier ein bisschen Geld, genau, ja. Genau. Ach, die haben das nicht in Auftrag gegeben. Aber ich meine, das wäre in der Vergangenheit kein Problem gewesen, denn wenn ProSiebenMax sagt, wir wollen das im Fernsehen zeigen, aber wir bräuchten einen Partner für DVD und Kase sagt, wir wollen das auf DVD bringen, aber wollen einen TV-Partner. Ich glaube, das wäre jetzt nicht das Schwierigste gewesen für die beiden, sich da zu arrangieren, wenn sie sich quasi so perfekt komplimentieren. Ne? Offenbar also, nicht, ne? Da, nee, da muss es andere Probleme, also ich meine. Ja, die Lizenz war nicht verfügbar, das war wahrscheinlich ja, das Problem. Eben. Das war einfach halt das ganz große Problem. Der einzige Haken, ja. Ja. Der RTL 2 in die Finger spielt, eindeutig. Ja. Also kann man gar nicht anders sagen, gesagt, schätzungsweise. Es könnte eine Chance für Con sein, könnte aber auch einfach nur sein, dass sie was vorhanden ist, nochmal jetzt abfischen wollen, um eben ihren Sender zu pushen. Muss man jetzt sehen, was man glaubt, in welche Richtung sich das entwickelt bei RTL 2. Weil es könnte zum jetzigen Zeitpunkt sogar in beide Richtungen gehen, je nachdem, wie die Quoten sind, ne? Oder wie viel Erfolg man damit hat. Gut, machen wir ein wenig weiter noch. Es fehlt ja noch zum Beispiel, wenn die Folgen dann laufen würden, bei RTL 2U, geschnitten, ungeschnitten. Ich weiß nicht, wie das im Online-Recht ist mit den FSK-Sachen. Ich auch nicht. Soweit ich weiß, ist es auch schwierig, sich irgendwie vor 20 Uhr, soweit ich weiß, irgendwelche ab 16 Serien anzuschauen oder ab 18 Serien. Aber One Piece ist ja ab 12, glaube ich, durchgehend. Ja. Und es läuft ja auch bei ProSiebenMax Online immer gut durch. Ab wann wäre Detektiv Conan auch ab 12, ne? Ja. Ja, also dann ist das kein Problem. Aber ist auch ab 6. Ich meine, ab 16 oder 18 wird es online schwierig. Das geht dann, glaube ich, auch nur nachts, das anzuschauen. In Deutschland ist ja ein bisschen schwierig. Bei Amazon Prime muss man so einen Code eingeben für 18. Aber bei ProSiebenMax kannst du dir die Anime-Nacht, glaube ich, jederzeit ansehen im Stream dann anschließend. Sind die auch ab 16 oder 18? Ab 16 sind die. Das weiß ich gar nicht, ja. Aber kann auch gut sein, dass es mittlerweile anders ist. Ich habe da ein bisschen Erfahrungswerte aus älterer Vergangenheit. Aber ich denke mal, ab 12 müsste eigentlich kein Problem sein zu jedem Zeitraum. Wann überschreitet Con schon mal die Grenze von FSK 12 zu 16? Das ist ja eher die Ausnahme. Ich würde mal gerne ein kleines Fazit von euch erbitten. Davor will ich meins gern sagen. Ich finde, es ist ein, so selten wie nie, ein sehr spannendes Thema geworden. Auch ein spannender Podcast, weil wir jetzt wieder sehr, sehr aktuell sich Dinge abspielen. Wenn man sie mir vor 2 Jahren gesagt hätte, mit denen ich nie gerechnet hätte. Also offenbar steht RTL 2 wieder auf dem Plan, nachdem es ja in der Vergangenheit so war, nachdem Viacom mitgemischt hat, nachdem die Folgen auch nochmal brach, verschollen waren, nicht verfügbar waren, offenbar eventuell sogar in Japan gelegen sind, jetzt wieder RTL 2U. Spannend für die, ich zittere schon vor Angst und vor Freude. Ich weiß gar nicht, vor was ich mehr zittere. Was ist euer Fazit nach der Stunde, die wir jetzt haben hier? Ich zitter vor Angst. Ja. Ja, also ich habe noch ein bisschen Zweifel an RTL 2U. Ich weiß nicht, ob man gut damit fährt, wenn Detektiv Conan direkt zum Start-Line-Up von RTL 2U gehört, wo man gar nicht weiß, ob das neuartige Format denn überhaupt klappen kann, ob das nicht doch floppt. Ich bin da sehr skeptisch, wie ihr hoffentlich auch schon gemerkt habt. Also ich würde jubeln. Und ich wäre auch ein Zuschauer. Ja, jubeln, also ich konnte im Fernsehen oder Internet wäre auf jeden Fall grandios. Aber, es ist immer schwierig, wenn irgendwas Neues kommt, wo man gar nicht weiß, was denn jetzt dahinter steckt. Auch bei ProSiebenMax war ich am Anfang sehr, sehr skeptisch. Ein völlig neuer TV-Sender aus dem Boden stampfen und dann gucken, dass da was wird. Er ist was geworden. Ja. Von einem Sender. Aber das ist ja auch ein Fernsehsender, wie es ihn klassischer nicht geben könnte, mit Online-Funktionen. Wie es moderner nicht sein könnte. Ja, das RTL 2 Anime-Portal ist gefloppt. Ich sage mal 90% Wahrscheinlichkeit, dass es bei RTL 2 läuft, hatte ich vorhin ja schon gesagt, oder RTL 2U. Ich wünsche mir aber zu 90% die Serie bei ProSiebenMax und nur dort. Aber ich habe die Befürchtung, dass es doch bei RTL 2U laufen wird. Du schenkst der Meldung also Glauben. Ja. Olli, dein Fazit? Ja, also ich bin immer noch recht gespalten, was das angeht. Ich freue mich natürlich, dass es ein neues Online-Portal geben wird mit Conan wieder. Also wie gesagt, momentan ist für mich die einzige Quelle da Anime on Demand oder die DVDs und das ist halt recht begrenzt. Ja. Aber sehr begrenzt, ja. Ja, ich bin halt trotzdem halt auch gespalten, weil man halt die Erfahrungen der Vergangenheit hat. RTL 2 hatte schon mal ein Anime-Online-Portal und das lief überhaupt nicht. Und ja, da wollte ein Fan schauen, ne? Ist jetzt der legale Fan war nicht bereit zu gucken. Ja, jetzt ist halt die Frage, wird es jetzt anders sein als vor ein paar Jahren oder damals halt? Also, das ist halt die Frage. Also ich würde es mir wünschen. Um noch mal was zum, darf ich noch mal kurz was zum RTL 2 Anime-Portal von damals sagen? Der Nachteil da war ja meiner Meinung nach, dass dort täglich neue Folgen online kamen, ohne TV-Ausstrahlung und man dort praktisch täglich nachgucken muss. Und das ist ja also sehr schwierig für mich zum Beispiel, eine Woche lang, wenn man mal irgendwie ein bisschen verhindert ist und so, dann hat man gleich 2-3 Folgen im Rückstand, die dann alle nachzuschauen. Wie bei ProSiebenMax, wenn einmal die Woche irgendwas läuft, eine Anime-Nacht, das kann man locker nachschauen. Aber zum Beispiel bei One Piece will ich selbst auch bei ProSiebenMax nicht auf dem Laufenden, weil mir eine Folge am Tag einfach schon zu viel ist, muss man sagen, wenn man sie nicht im Fernsehen schauen kann. Von daher ist das dann die andere Sache. Zumal wir auch nicht mehr von der Schule nach Hause ran, ja, genau, und vor den Fernseher hüpfen, wie früher. Denn also eine Folge die Woche kommt mal locker mit. Ja, ja, Entschuldigung, Olli. Kommt halt, also man kann auch, ja, wenn man es aber so sieht, ist eine Folge am Tag ist ja auch nicht viel, das ist vielleicht eine halbe Stunde. Maximal. Und ich sag mal, selbst wenn man dann zwei Folgen, dann ist man mit einer Stunde maximal bedient oder... Also ich denke mal, das könnte man durchaus schaffen. Halt, wie gesagt, gerade wenn man auch die Möglichkeit hat, es im Stream zu sehen, dann kannst du entscheiden, oh, ich habe jetzt um 6 Uhr Zeit oder, ah nee, heute habe ich um 6 was vor, aber dafür habe ich um 21 Uhr Zeit. Ja, bei Detective Conan ist ja auch der Vorteil, dass man ja nicht praktisch die Serie komplett verfolgen muss, sondern auch immer zwischendrin, genau, einsteigen kann. Das ist ja auch ein guter Vorteil von Detective Conan im Vergleich zu jetzt beispielsweise, was ich gerade gesagt hatte, One Piece, wo man auch immer auf dem aktuellen Stand sein muss eigentlich, um zu verfolgen. Ah, hast du schon recht, ja. Ja, also, ja, wie gesagt, also ich bin mittlerweile ein großer Stream-Freund geworden und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn das bei RTL 2U, wenn das gut ankommt und ich würde es auf jeden Fall auch täglich halt mitverfolgen und ja, würde Conan auf jeden Fall dort schauen. Und ich hoffe, es wird sich dort etablieren und wir werden weitere Conan-Erfolge dort verbuchen. Ja. Dein Fazit, Lasse? Was Olli gesagt hat, gespalten, trifft es eigentlich schon ganz gut, oder um es mit Goethe zu sagen, zwei Herzen schlagen 8 in meiner Brust. Ich finde, wir hatten für beide Seiten, positiv und negativ, jetzt in der letzten Stunde, beides für beide Seiten sehr viele gute Argumente. Und ich denke auch, ja. Ich bin wirklich im Moment an so einem 50-50 Scheideweg oder auf Messerschneide quasi. Es könnte für mich jetzt mit dem Start, jetzt für mich bleibt jetzt nur noch der Start abzuwarten von RTL 2U, um zu sehen, in welche Richtung das ausschlägt. Ich merke, ich habe Lasse genau dort, wo ich die Hörer auch gerne alle hätte. Das liegt bei mir, ich sehe das auch ein bisschen unaufgeregt, weil ich muss ehrlich sagen, nach so vielen Jahren quasi ohne Conan im Fernsehen oder beziehungsweise Conan auf Deutsch und nur den Film, muss ich sagen, dass ich inzwischen die Anime-Serie im Vergleich zum Manga, wo ich viel stärker emotional involviert bin, auch so ein bisschen mit ein bisschen mehr Abstand sehen kann. Und deswegen harre ich der Dinge, die da kommen, würde ich sagen. Und es kann beides sein. Und wir können im Moment, würde ich sagen, müssen wir es sehen, wie es sich entwickelt. Weil genau, wir müssen sehen, wie es sich entwickelt. Ich denke, das ist ein guter Schlusssatz. Puh, das war ein toller Podcast. Weil ich heute ausnahmsweise so viel gesprochen habe, Philipp, machst du die Verweise. Ich wollte gerade schon einschreiten. Ja, ja, okay. Ja. Also wir haben einen Wiki, conanwiki.org, auch mit allen Informationen zu RTL 2, allen Sendeterminen damals. Unser Conan-Forum, wo ihr auch gerne über dieses Thema diskutieren dürft, conanforum.org, conannews.org, da lest ihr alle aktuellen Informationen, auch zu dieser Sache, wie denn RTL 2U gestartet ist und so weiter und so fort, dort nachzulesen. Facebook.com/conannews, Twitter.com/conannews, YouTube.com/conannews und Instagram.com/conannews. Das waren die Verweise. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ach, wir sind noch bei iTunes als Conancast zu finden. iTunes, gerne abonnieren, kostenfrei. ohne Anmeldung, ganz unkomfortabel. Komfortabel. Ja, ja, klar, auf dem iGerät sofort runtergeladen. Aichan. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann macht's gut. Es hat mich gefreut, heute bei dem spannenden Thema dabei zu sein. Und ja, ich bitte euch, gebt RTL 2U, genau wie ich, gebt dem Neuen eine Chance und lasst uns sehen, was passiert. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen.